ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen heute weiter, bi'izni ta'ala, mit der Geschichte des Islam. Wir haben in diesen ungefähr zwei Jahren die Sira von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Geschichte von unserem Propheten, zu Ende durchgeführt. Und inshallah fangen wir jetzt mit der zweiten Phase, und das ist die Phase von Al-Khulafa al-Rashidin. Das ist die Phase von den vier gerechten Khalifen. Und übrigens, etwas muss man hier bemerken: Geschichte ist anders als Hadith oder als religiöse Beweise. Das heißt, man merkt, dass in manchen Geschichtsbüchern, dass es zu bestimmten Ereignissen kommt oder dass man etwas erzählt, was nicht unbedingt authentisch war, weil man das sozusagen alles sammelt. Die Geschichte ist Sammlung. Und da sammelt man Pro und Contra, da sammelt man alles, ob das jetzt authentisch ist oder nicht. Aber unsere Aufgabe ist dann, dass wir das Authentische davon nehmen und was schwach ist oder was nicht authentisch ist, nicht annehmen. طيب بارك الله فيكم. انتهينا من سنة من شرح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم إن شاء الله سنحاول أن نبدأ بالقسم الآخر، وهو تاريخ الخلفاء الراشدين الأربع رضوان الله عليهم، وثم نتابع في هذا. انتبهوا بارك الله فيكم، هنا لما نتكلم نحن عن التاريخ، فالتاريخ هو عبارة عن جمع معلومات لأمور حصلت، وقد يكون هذا التاريخ سواء من المؤيد أو من العدو. ووظيفة أهل التقى والخير هي أنهم يغربلوا هذا التاريخ بحيث أنهم يصفوا الصحيح منه يؤخذ والمكذوب منه ما يؤخذ. ومسألة التاريخ مسألة متشعبة كثيرا، لأنه مسألة ليست بارك الله فيكم في قضية واحدة، وإنما في قضايا كثيرة. فننتبه هنا، قد تمر بعض الأحداث التي نتكلم عليها، وقد تكون هذه الأحداث ما ثبتت ثبوتا كما يحكى، أو أنها ثبتت بأمر آخر، ولكن يبقى الأمر أن هناك بعض المعلومات المهمة. إذا كان الأمر متعلق بالدين فلا يجوز إلا أن يثبت هذا الأمر. يعني إذا كان في مسألة في التاريخ متعلقة في أمور الشرع، فلا بد أن يكون لها أصل، ولا بد أن يكون عليها دليل، ولا بد أن نتأكد من كون هذه القصة صحيحة أو لا. أما إذا كان الأمر يتعلق بأمور أخرى، رقائق أو معاملات بين الناس وما فيها مسائل شرعية، فهذا أمر آخر قد يحكى من باب القصة. ولذلك ننتبه بارك الله فيكم، تاريخ الإسلام تاريخ حافل، تاريخ حافل، حافل بالمعجزات والمعلومات. وكذلك بارك الله فيكم، أهم شيء في تاريخ الإسلام هو المسألة الشرعية، المسألة الشرعية. طبعا تاريخ الإسلام لا يبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يظن البعض، وإنما تاريخ الإسلام يبدأ بخلق السماوات والأرض وبخلق نسبة للبشر، لأن آدم عليه السلام كان مسلم، كان مسلما، وكذلك أولاد آدم كانوا من المسلمين، وهكذا الأنبياء. ولكن لما نتكلم نحن عن تاريخ الإسلام نقصد شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمرحلة التي مرت بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا تابعنا فنتكلم عن سيرة الخلفاء الراشدين وعن الأحداث والأمور المهمة التي مرت بها هذه المرحلة. وطبعا تاريخ الإسلام يقسم إلى أقسام يا أخوة، بارك الله فيكم لهذا. أولا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرحلة الأولى. طبعا نتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما نتكلم عليها ليس المقصود فقط النبوة، وإنما يبدأ غالب أهل العلم من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. أما هو من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبوة، بالنسبة للمسألة الشرعية ما يهم من ناحية الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ وبعث بعد 40، فمن هنا المسألة الشرعية تبدأ بالنسبة لنا. ماذا كان قبل هذا في المسألة الشرعية ما لا علاقة له، وإنما المسألة الشرعية تبدأ من 40. وهذه المرحلة المهمة هي مرحلة 23 عاما التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم نبيا. بعد هذه المرحلة أتت المرحلة الأخرى وهي الخلافة الراشدة، الخلافة الراشدة، وهي في طبعا كما ذكر أهل العلم وصح الحديث بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعد 30 سنة أو 30، يعني ستكون 30. حسبنا خلافة أبي بكر رضوان الله عليه تقريب 2.5 سنين، وخلافة عمر 10 سنوات و6 أشهر، ثم خلافة عثمان حوالي 12 سنة، ثم خلافة علي رضوان الله عليهم جميعا استمرت 4.5 سنين. فإذا حسبناها سنجد أن الحساب هو 29 سنة و6 أشهر، تقريبا النصف، يعني 29 سنة و9.5 سنة، يبقى 6 شهور. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة 30 سنة، فكانت هذه 6 هي حكم الحسن رضوان الله عليه. ثم بعد الخلافة بدأ النوع الثاني من الحكم، وهو الملك، الذي كان الأب يورث ابنه والابن يكون بعده الخليفة أو الأخ أو غير ذلك. أول هذه الخلافات كانت خلافة الأمويين، خلافة الأمويين، وكانوا تقريبا 11 خليفة، ثم 11 خليفة، ثم بارك الله فيكم بعدها أتت الخلافة العباسية. والعباسيون يعني كانوا كثير جدا، حتى أنهم وصلوا تقريب 40 خليفة. ثم بعد ذلك كان عصر الدويلات، عصر الدويلات، وهذا طبعا ظهر في أيام الخلافة العباسية، في آخر الخلافة العباسية، وهي كثيرة الدويلات، ولكن ليست كل الدويلات كانت على الإسلام، انتبهوا. وثم بارك الله فيكم كانت الدولة العثمانية، يعني من هذه الدول الدولة العثمانية التي يعني أسقطها أتاتورك في 24، في عام 1924، يعني من تقريب حوالي 90 سنة هكذا تقريبا. ثم بعد ذلك بارك الله فيكم، لا شك أن هناك مسألة مهمة، أنه أيام الدولة العثمانية، يعني في أول أيام الدولة العثمانية انهارت الخلافة الأندلسية، خلافة المسلمين في الأندلس، أيضا هذه مسألة مهمة. ثم بعد ذلك تفرق المسلمون وعاش المسلمون في عصور انحطاط لا شك، وكانت هناك دول كثيرة. واليوم نرى وضع المسلمين كيف صار. هذا هو الذي سنتكلم عليه. طبعا هذا لن يكون في يوم وليلة أو في أسبوع، وإنما سيطول كثيرا، فأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا الخير. ثم مسألة مهمية، قد الإنسان ما يستطيع أن يتكلم عن كل الأحداث التاريخية التي يعني مرت، ولكن إن شاء الله نحاول أن نتكلم من باب يعني خلافة الخلفاء ونتكلم عن هذا الموضوع. بارك الله فيكم. Wenn wir über die islamische Geschichte sprechen, dann ist das ein Thema, was sehr sozusagen barakallahu fikum sehr breit ist. Das ist ein breites Thema. Das ist nicht leicht, über Geschichte einer Religion und einer Kultur zu sprechen. Wann hat das angefangen eigentlich, die Geschichte des Islam? Hat das angefangen mit unserem Propheten? Mit Sicherheit nicht. Die Geschichte des Islam hat angefangen mit der Schöpfung, mit der Schöpfungsgeschichte. Und die Geschichte des Islam für die Menschen fängt an mit Adam, als Allah Adam erschaffen hat. Dort fängt die Geschichte des Islam. Weil Adam, der Vater aller Menschen, selber Muslim war. Und auch Hawa, sie war auch Muslima. Und die Kinder von Adam, die Söhne von Adam und überhaupt, die waren auch alle Muslime. Und die Propheten, die waren alle Muslime. Weil wenn wir von Islam sprechen, dann sagen wir die Hingabe zu Allah oder ergeben. Und natürlich die Propheten waren alle Leute, die Hingabe zu Allah gehabt haben. Barakallahu fikum, die Geschichte des Islam fängt an mit der Schöpfungsgeschichte. Aber für uns jetzt reden wir speziell über diese Phase von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welche Phase meinen wir? Da muss man aufpassen hier. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde geboren und dann ist er aufgewachsen sallallahu alaihi wasallam, bis er 40 Jahre alt geworden war. Und mit 40 Jahren hatte die Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen durch den Engel Gabriel. Durch Jibril alayhi salam. Hier, das ist für uns wichtig. Der Prophet mit 40 hatte die Offenbarung bekommen und mit 63 ist er gestorben. Die sind 23 Jahre. Diese 23 Jahre sind für uns maßgebend, weil das Religion ist. Aber was vor 40 Jahren war, was der Prophet, bevor er 40 war, das ist okay, sein Leben. Aber religiös gesehen, ist nicht wichtiger als die religiösen Themen. Weil die religiösen Themen erst mit 40 Jahren, als der Prophet 40 Jahre alt war, hat angefangen. Deshalb hier ist für uns wichtig. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat in seinem Leben dann zwei Phasen gehabt. Eine Phase in Mekka, die waren ungefähr 13 Jahre. Und eine Phase in Medina, die waren 10 Jahre. Und das haben wir alles erklärt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Haben wir erklärt und erzählt. Nachdem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam starb, dann gab es 30 Jahre, das war die Zeit von den gerechten Khalifen. Von den gerechten vier Khalifen. Diese Phase nennt man Asr al-Khulafa al-Rashidin, die Epoche, die Phase von den vier gerechten Khalifen. Und das war 30 Jahre. Wenn man aber zusammenrechnet, da sieht man, oder da kommt man an ein Ergebnis, 29 Jahre und ungefähr 6 Monate. Ja, wo bleiben die anderen 6 da? Übrigens, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass die Khilafa nach ihm, Khilafah nach ihm 30 Jahre sein wird. Das ist eine authentische Überlieferung. Und hier musste man etwas bemerken. Wenn wir über Religion sprechen oder über Geschichte mit der Religion zu tun hat, dann müssen wir hier belegen und das muss authentisch sein. Aber wenn das nur Erzählungen sind, die mit der Religion nichts zu tun haben, dann kein Problem. Da kann man erzählen, wenn das mit der Religion zu tun hat, dann muss das authentisch sein und das muss auch sozusagen geklärt sein, ob man etwas gegen die Religion gemacht hat oder mit der Religion zu vereinbaren ist. Die vier gerechten Khalifen waren wie folgt. Erstmal war Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq hat die Muslime ungefähr 2,5 Jahre regiert. Danach kam Umar ibn al-Khattab, der zweite Khalif, Ridwallah Ali. Der hat die Muslime ungefähr 10 Jahre und 6 Monate regiert. Dann kam danach Uthman ibn Affan, Ridwallah Ali, und er hat die Muslime ungefähr 12 Jahre regiert. Dann kam Ali ibn Abi Talib, Ridwallah Ali, und er hat die Muslime 4,5 Jahre ungefähr regiert. Dann kam sein Sohn Al-Hassan und er hat die Muslime 6 Monate regiert und danach hat er die Khilafa, das wird die Regierung. Umar kann. Moment, nicht, dass ich falsch gesagt habe. Für Gewissen ist gut. La, Umar Ashra. Umar Ashra? Ja, was machen wir? La, und Ashra ist 10 und 6 Schuld. Auf jeden Fall, Umar doch 10 Jahre und 6 Monate. Die waren 10 Jahre und 6 Monate, ungefähr 6 Tage. Auf jeden Fall, und dann Uthman 12 Jahre ungefähr. Und dann Ali ibn Abi Talib 4,5 Jahre. Und dann bleiben die Monate, die wurden von Al-Hassan übernommen. Und somit sind das 30 Jahre. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, die Khilafa nach mir, die Khilafa nach, übrigens, Khilafa auf Deutsch zu übersetzen, ich kann keine passende Übersetzung dafür finden. Wenn man sagt Regierung, das ist keine Regierung. Wenn man sagt Macht, das ist auch keine Macht. Wenn man sagt Verwaltung oder Walter, Sachwalter und sowas, da finde ich auch nicht passend. Al-Khalif ist eine Position, nicht eine sozusagen eine Vertretung des Propheten auf Erde, sowas haben wir nicht. Oder Vertretung des Propheten auch haben wir nicht. Regierungschef, das ist auch nicht. Sondern, weil der Khalif nicht nur Regierung ist, also politische Position ist, nein. Der Khalif ist religiöse, politische und gesellschaftliche, kulturelle Stelle. Auf jeden Fall, der Prophet hat gesagt 30 und danach hat er gesagt, dann kommt Königreich-Phase. Und diese Königreich-Phase, wenn das da ist, dann kommt eine Hausarrest-Phase oder Zwang-Phase und danach kommt nochmal ein Khilafa nach dem Weg, nach der Methodik vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Für uns sind das jetzt erstmal 30 Jahre Al-Khilafa Rashida. Danach kommt die Phase von Al-Amawiyyin. Al-Amawiyyin, die sind die Umayyaden. Und diese Al-Amawiyyin, sie haben 11 Khalifen gehabt in ihrer Zeit. Die waren ungefähr 90 Jahre. Und sie haben barakallahu fikum, die Muslime geführt und danach kam die dritte Phase und das sind Abbasiden, Al-Abbasiyun. Sie haben dann die Muslime regiert. Und Al-Abbasiyun, die haben ungefähr 40 Khalifen gehabt. 40. Und danach, nach Al-Abbasiyin, oder am Ende von der Zeit von Al-Abbasiyin, von Abbasiden, gab es die Zeit von den kleinen, sage ich jetzt, kleinen, könnte man sagen, kleinen Territorien von bestimmten Fürsten oder Familien, wo sie für sich selber etwas angesprochen haben und die haben gesagt, ja, das ist unser sozusagen Gebiet und das ist für uns. Nennt man Ad-Duwayla. Ad-Duwayla, Ad-Duwayla ist Republik, aber wir haben keine Republik damals gehabt. Das ist Staat, könnte man von Staat. Aber da hat man nicht von Staaten gesprochen, sondern da hat man von kleinen Staaten gesprochen in diesem Zusammenhang. Und die waren viele. Und hier übrigens, man sollte etwas bemerken, diese Staaten, die damals waren, die waren nicht alle sozusagen mit dem Islam regiert. Und danach, kamen die Osmanen, man sagt heute die Türken, die kamen Al-Osmaniyun, und Al-Osmaniyun, die sind natürlich sehr lange Zeit geblieben, und sie haben 35 Sultan gehabt, weil die Sultan, die haben sich nicht mehr Khalif genannt. Die haben sich Sultan genannt. Hier, passt auf jetzt. Am Ende, am Anfang der Zeit, Entschuldigung, am Anfang der Zeit von Osmanen, oder Osmanien, sag ich mal, Osmanen, ja? Ja, am Ende der Zeit von Osmanen, oder am Anfang, Entschuldigung, ist die Khilafa, die in Andalus war, das ist Südspanien, wurde dort abgeschafft. Die Muslime haben verloren und 800 Jahre Islam haben sie in Spanien gehabt, dann wurden sie vertrieben von Spanien, weggetrieben von Spanien. Das war am Ende Zeit von Andalus, und das war sozusagen Anfang Zeit von Osmanien. Die Sultanstaat von den Osmanen ist 1924 abgeschafft worden durch Kemal Atatürk. Der hat es abgeschafft, und seitdem dann haben die Muslime keinen zentralen Staat, sondern was die Muslime haben, das sind das Republiken und Emiraten und Königreich und alles Mischmasch ist das geworden. Und das, wir leben bis heute in dieser Art und Weise. Das werden wir alles, was ich erzählt habe, das Unterrichtsgerüst sozusagen, das werden wir alles in diesen Unterrichten durchnehmen. Aber Barakallahu Fikum, denkt nicht, dass dies von heute auf morgen das geschieht, sondern das braucht viel Zeit, weil das auch mit der Geschichte verbunden ist. Da braucht man auch viel zu lesen. Ich weiß nicht jetzt, wie ist das bei euch, aber wenn man vertraut mit diesen Themen ist, dann findet man das leicht. Aber es gibt viele, vielleicht, wenn man nicht vertraut mit diesen Themen ist, dann gibt es viele Namen, die man neu lernen sollte. Da muss man viele Gebiete auch kennen, weil wir über Geschichte sprechen. Und natürlich, ich hätte das gern so gemacht, dass wir auch mit der Religion verbinden. Aber natürlich, das ist wichtig, dass wir unsere Geschichte kennen. Weil wenn man die Geschichte des Islam nicht kennt, dann wird man auch die Gegenwart des Islam nicht verstehen. Die Geschichte ist die Basis. Und übrigens, wenn wir über die Geschichte sprechen, dann ist es reiner Unterricht. Das hat nicht mit Aufrufen zu tun, das hat nicht jetzt mit der Situation, was wir erleben, zu tun, sondern das ist nur sozusagen, wie das in der Geschichte war und wie die Muslime gelebt haben und in welchen Gebieten die Muslime waren und wie die Lage der Muslime war, damit man auch den Islam besser verstehen kann. Aber der Islam ist mit Sicherheit, was im Buch Allah subhanahu wa ta'ala steht und was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns erklärt hat, gesagt hat, was seine Sunna ist. Das ist Islam. Islam ist Koran und authentische Sunna. Alles andere kommt dazu, damit man weiß, wie die Lage der Muslime in den früheren Jahrhunderten war und wie die Lage der Muslime geworden ist. Das ist das, was wir in diesem Unterricht machen werden. Barakallahu fikum. إذن هذا هو إن شاء الله نقول الهيكل العام للدروس التي سنقوم بها إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لذلك. والمهم في الأمر هو بارك الله فيكم أن نفهم أن التاريخ هو مرآة للواقع والحاضر والمستقبل، والذي لا يعرف تاريخه لا يعرف كيف سيستمر إلى الأمام. أما لو عرف المسلمون تاريخهم وعرفوا كيف كان أهل الإسلام آنذاك وكيف تطور الأمر إلى الأسوأ لدى المسلمين، لا فهموا سبب الانحدار والانحطاط الذي نعانيه اليوم في معظم بلاد الإسلام، لفهموا سبب التخلف والجهل في معظم بلاد الإسلام، لفهموا هذه العقدة التي أصبنا بها، وهي عقدة أن الآخر أفضل وأن الغير أفضل، لفهموا تلك الحرب الشعواء التي لا تزال قائمة ضد الإسلام والمسلمين، لفهم أهل الإسلام كيف يخرجون من هذا الأمر الذي هم فيه، لأن التاريخ أساس للحاضر والمستقبل. وليس الأمر من باب القصة، وأن الأمر هو من باب العبرة، وفرق بين القصة والعبرة. القصة قد تحكى ولا تؤثر، أما العبرة لما تحكى قصة وفيها عبرة الحمد لله يهديكم الله صلى الله عليه وسلم، لما تحكى القصة عبرة يكون هذا أشد للإنسان وأفضل للإنسان بالنسبة لفهم الأحداث التاريخية. كذلك بارك الله فيكم أهل العلم قديما وحديثا تعلموا الأمور التاريخية ودرسوا هذه المسائل، لأن بها يفهم الإنسان واقع هذه الأمة. بارك الله فيكم. wenn wir über die Geschichte sprechen, das ist nicht nur Erzählung. Das ist nicht nur Erzählung, sondern das ist mehr als Erzählung. Das ist eigentlich, damit wir Lektionen aus dieser Geschichte verstehen. Damit wir etwas verstehen. Die Basis für Zukunft und für Gegenwart ist, was die Geschichte auch war. Und man sagt immer, die Geschichte wiederholt sich. Die Geschichte wiederholt sich. Warum sagt man dieses Wort immer, die Geschichte wiederholt sich? Weil man geforscht hat und weil man gelernt hat, studiert hat. Und da hat man immer gesehen, dass die Formen in der Geschichte, die kommen immer, aber mit anderen Namen. Das bedeutet, der Begriff ist vielleicht anders. Inhalt ist das Gleiche. Und wenn die Muslime ihre Geschichte nicht lernen und wenn sie ihre Geschichte nicht verstehen, dann werden sie auch nicht weiter in Zukunft blicken können. Aber wenn sie ihre Geschichte verstehen, wenn sie wissen, was man für die Muslime von, sage ich jetzt, von Plänen geschmieden hat, damit man den Islam und die Muslime vernichtet, damit die Muslime ihre Religion verlieren und verlassen, wenn man das Ganze lernt, dann versteht man auch heute, warum dieser Angriff zu bestimmen ist, was wir heutzutage auch erleben und sehen. Es ist wichtig, dass man lernt. Und deshalb die Gelehrten des Islam haben die Geschichte des Islam gelernt. Wir haben darüber viel gesprochen. Es gibt auch viele Bücher über die Geschichte. Übrigens, Al-Bukhari zum Beispiel hat ein Buch geschrieben, das heißt Al-Tarikh al-Kabir. Oder andere Gelehrten. Wir haben sehr viele Bücher geschrieben über die Geschichte. Damit sie den Muslimen erklären, wie das früher war. Und wie die Muslime sich entwickelt haben. Und hier musste man etwas bemerken. Und zwar, haben die Muslime, die Frage ist, haben die Muslime sich verbessert mit den Zeiten oder haben sie sich verschlechtert? Wir können vielleicht ein Beispiel holen. Die Muslime kamen nach Deutschland vor ungefähr 60 Jahren. Früher gab es nicht so viele Muslime. Es gab vielleicht vereinzelt. Und es gab Beziehungen zur islamischen Welt. Auch 1930 und 1940 auch gab es noch Beziehungen. Seit dem Ersten Weltkrieg oder davor, auch vor Hunderten von Jahren, gab es Beziehungen. Deutschland, oder das war nicht Deutschland, jetzt Deutschland, sondern das deutsche Volk überhaupt jetzt, der hat Beziehungen zur Außenwelt gehabt und die haben Es gab auch zum Beispiel, dass die Osmanen, die waren an der Grenze bis Wien gerückt. Und es gab sehr viele Kontakte. Deshalb hat man auch Tee bekommen und da hat man verschiedene Sachen bekommen. Und damals übrigens zur Zeit von Harun al-Rashid. Harun al-Rashid war der vierte Khalif, der vierte Khalif von den Abbasiden. Der hat damals den König Karls Ruhe, ja? Das ist der König Karl, der hat ihm eine Sanduhr geschickt, als Geschenk. Der König Karl der Große, der ist weggerannt, der war weggerannt. Der hat gesagt, es gibt hier Dämonen drinnen. Wenn man sowas hört jetzt oder sowas sieht, waren die Muslime so? Ja! Wenn man von Südspanien spricht und da sagt man den Leuten, wisst ihr, dass wir Universitäten damals gehabt haben? Und damals Europa hat ihre Botschafter zu Muslimen geschickt, damit sie dort an Universitäten von Muslimen lernen. Sie haben ihre Studenten geschickt, damit sie die Entwicklung von den Muslimen im technischen Bereich, im medizinischen Bereich, Fortschritte, damit sie das lernen. Wenn man sowas hört, dann glaubt man das nicht. Ich meine, wir waren vor ein paar Tagen mit jemandem, wir haben diskutiert mit jemandem hier, dann habe ich ihm gesagt, weißt du, woher deine Buchstaben, deine Zahlen sind? Und weißt du, wer Algebra und solchen Sachen entwickelt hat und wer über Medizin und sowas gesprochen hat, zum Beispiel über Blutkreislauf und so weiter? Wenige wissen das. Wenige wissen das. Deshalb die Geschichte ist gut, dass man lernt. Damit man auch weiß, dass die Muslime für die Welt so viel geleistet haben. So viel gemacht haben. Und die Muslime waren nicht diejenigen, die Schwert in der Hand getragen haben, damit sie Unheil stiften. Das ist alles wichtig als Beispiele. Jetzt nenne ich in diesem Zusammenhang Kishlofikum. Wie könnte man die Geschichte natürlich definieren? Das ist sehr schwer übrigens. Und die Geschichte, sage ich jetzt Professoren heute, wenn du ihm auch sagst, was ist die Geschichte, dann kann er dir das nicht so richtig erklären. Der sagt, ja, man sagt so, das ist schwer eigentlich zu definieren und so weiter. Aber vielleicht, man könnte sagen, die Geschichte ist diese, alles, was geschah und was die Leute getan haben, was sie überhaupt geleistet haben. Und zur Geschichte, jetzt ob Kultur zur Geschichte gehört oder Geschichte gehört zur Kultur, subhanallah. Das ist die Sache. Was gehört dazu? Geschichte zur Kultur oder Kultur zur Geschichte? Eigentlich, ich werde sagen, Geschichte betrifft alles und das ist alles, was damals ist. Das wird alles, was vor uns war. Ja, zum Beispiel heute, was du von früh bis Abend bis jetzt gemacht hast, das ist deine Geschichte für heute. Und das gehört alles dazu. Deshalb ist das umfassender und für uns ist wichtig, dass wir die Geschichte der Religion und, ich meine, der Leute, die diese Religion vertreten haben, lernen. Wir fangen an, liebe Italien, mit Abu Bakr. Bevor wir mit Abu Bakr al-Siddiq anfangen, dann erkläre ich ein bisschen Barakallahu fikum als sozusagen eine Überbrückung, sage ich. طيب إن شاء الله سنبدأ نحن بالخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم لكن قبل ما نبدأ بالخلفاء الراشدين لابد بارك الله فيكم من يعني اتصال الأمور حتى تفهم المسائل النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة شب النبي صلى الله عليه وسلم على الخير ولم يعص الله حتى في جاهليته صلوات الله وسلامه عليه أي في العصر الجاهل النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأربعين، فأتاه جبريل وهو في عليه السلام وهو في غار حراء، قال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ، أي أنا ما أعرف أقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم نبئ النبي صلى الله عليه وسلم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الثلاث سنوات الأولى كانت الدعوة سرية وكانت محصورة في أهل النبي صلى الله عليه وسلم وفي المقربين إليه من الموالي والأصدقاء. فمن الذين أسلموا، أسلمت خديجة رضي الله عليها، أسلم زيد بن حارثة رضي الله عليه، أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عليه، ثم عثمان وغيرهم من المقربين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عمار بن ياسر إلى غير ذلك. بعد ثلاث سنوات من الدعوة تقريبا طبعا بدأت تنتشر الأمور في مكة، فأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدع بالأمر وأن يعرض عن المشركين والجاهلين. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا وقال الناس يا أيها الناس هلموا إلي، فجاءوا. فقال النبي وصباحا وصباح فاتوا، فقال لهم أنا نبي الله واتبعوني، فكذبوه. وطبعا بدأت العداوة، حاولوا المساومة النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء، لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فبدأوا بسياسة التعذيب وبسياسة التضييق على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنوات خرج إلى الطائف تقريبا في سنة 8 للدعوة. بعد الدعوة خرج إلى الطائف صلوات الله وسلامه عليه، أو أكثر عفوا في سنة 10 خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعو أهل الطائف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الحجيج في كل سنة، إلى أن كان سنة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه أهل المدينة، وكان أهل المدينة يريدون أن يشتروا سلاح وأن يجدوا من أهل مكة من يساندهم على إخوانهم، يعني الأوس يريد من يساندهم على الخزرج والخزرج على الأوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقيهم في موسم الحج ودعهم إلى الإسلام، وكان طبعا الكثير من الفرسان قد أسلموا، والنبي صلى الله عليه وسلم القتال وما يقاتلون في مكة إنما يتحملون، وكان في هجرة الحبشة إلى غير ذلك، حتى حاول أهل مكة أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة. ومن الأمور التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أنه بنى المسجد، وكان في هناك سوق للمسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود وعاهد بعض العرب، وطبعا ما صفى الجو لأهل قريش بذلك، فأرادوا القضاء على المسلمين، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن دافع عن نفسه وعن دينه. وكانت المغازي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المدينة بدأ القرآن، الله سبحانه وتعالى بدأ القرآن ينزل، والله سبحانه وتعالى طبعا ينزل في الأمور في أمور الأحكام، فذلك ينصح المسلم الجديد بأن لا يقرأ أولا البقرة وآل عمران وهذه لأنها مسائل أحكام، إنما يقرأ أول شيء على العقيدة حتى يثبت على دينه. إلى أن صار عام الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم عاهد كفار قريش، وثم بارك الله فيكم ما استطاعوا أن يصبروا سنتين فهجموا غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في عام 8. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو العرب والعرب حوالي مكة، وكانت بعد هوازن وثقيف حنين ثم تبوك إلى غير ذلك من الأمور، إلى أن صار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مرض النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يصلي بالناس أبو بكر، الذي يصلي هو أبو بكر. وأتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أرأيت إن أتيتك فلم أجدك فمن أسأل بعدك؟ قال سلي أبا بكر. وفي قضية يوم الخميس أنه أعطوني شيئا أكتبه لكم، تقول يعني أغلب أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يوصي لأبي بكر رضوان الله عليه بالخلافة، وليس كما يدعي البعض أنه كان لعلي رضوان الله عليه. مات النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع المسلمون ليحددوا من الخليفة، أنه لا يمكن أن يبقى المسلمون هكذا بلا رأس. فاجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وبايعوا أبا بكر الصديق على الخلافة. وهذه طبعا بداية قصة أبي بكر رضوان الله عليه، بعد انتبهوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبو بكر رضوان الله عليه فيه أحاديث كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم امتدحه وبشره بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أبو بكر أكثر الناس، لأنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم من تحب من النساء؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبيها، أنا أحب أكثر شيء. لذلك نحن نتكلم من ناحية الآن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، سقيفة بني ساعدة، أبو بكر رضوان الله عليه صار هو الخليفة للمسلمين. وهذه المسألة المهمة بالنسبة لنا التي سنتكلم عليها بإذنه تعالى. بارك الله فيكم. Wie schon erzählt habe, die Geschichte muss man sozusagen überbrücken. Und hier die Überbrückung von der Geschichte von Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam zur Geschichte von Abu Bakr Radwanullah Alayhi. Passt auf bitte, Abu Bakr Radwanullah Alayhi war mit dem Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man kann auch über Abu Bakr reden, wie er war und so weiter. Aber wir wollen das eher geschichtlich nehmen, von der Seite der Geschichte. Und ich habe schon über Abu Bakr al-Siddiq Unterricht gemacht, wer Abu Bakr war und was er getan hat, seine Eigenschaften und sowas. Vielleicht auch machen wir kurz über dieses Thema. Aber wichtig ist erstmal zu verstehen, wie die Lage war. Der Prophet Muhammad s.a.w. wurde in Mekka ungefähr 570 geboren. 170, 171 ist er geboren. Man nennt dieses Jahr Jahr des Elefanten. Der Prophet ist natürlich in Mekka aufgewachsen, war in Mekka aufgewachsen, er hat auch keine Sünden begangen, bevor er auch Muslim war. Das bedeutet, jetzt bevor er Prophet war, der hat keine Sünden begangen wie die anderen. Der Prophet Muhammad lebte in Mekka, die Leute haben ihn der Treue und Getreue genannt. Und die Leute haben ihn gemocht. Und er war junger Mann, aber er hat Weisheit gehabt. Und die haben ihn respektiert, aber wie? Sehr. Salawatullahi wasalamu alayhi. Er war liebenswert. Die Leute haben ihn gemocht. Und der war sozusagen der Prophet sallallahu alaihi wasallam wie Aufbewahrungsperson. Das heißt, wenn jemand von ihnen Geld gehabt hat oder etwas und er wollte das aufbewahren, der hat nach jemandem gesucht, der treu ist. Der hat das beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelassen. Und es ist bekannt in der Geschichte des Propheten, als er 35 Jahre alt war, dass die Leute in Mekka, sie haben Al-Kaaba wiedergebaut, dann wollten sie den schwarzen Stein an seine Stelle bringen. Und jede Familie wollte diese Ehre haben. Und sie wollten gegeneinander kämpfen. Also es könnte ein jetzt nach unseren Bezeichnungen von heutzutage, Bürgerkrieg in Mekka konnte ausbrechen. Durch den schwarzen Stein. Dann hat jemand von ihnen gesagt, schaut mal, wir warten, bis eine Person reinkommt. Und wenn jemand reinkommt, dann entscheidet er. Ist er unser Richter. Und subhanallah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam. Dann haben gesagt, Mohammed, wir akzeptieren. Alle haben akzeptiert. Weil die wissen, der ist gut, der sagt die Wahrheit und so weiter. Dann haben sie gesagt, die haben ihm das erklärt, der Prophet Muhammad Sallam hat sein Gewand auf den Boden getan und der Prophet Sallam hat den schwarzen Stein drauf getan und er hat zu jeder Familie gesprochen, jede Familie nimmt ein Stück von seinem Gewand und die haben dann alle zusammengetragen. Ich habe dann die Weisheit. Alle zusammen haben das getragen. Ja? Und dann haben sie den, und dann hat der Prophet den schwarzen Stein genommen und er hat das an seine Stelle getan. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala verhindert, dass durch den Propheten Muhammad sallam, dass es in Mekka zu Bürgerkrieg kommt oder ein Bürgerkrieg ausbricht. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam 40 Jahre alt war, übrigens hier auch muss man etwas sagen, weil das wichtig ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam konnte nicht schreiben, am Anfang seines Lebens konnte er nicht schreiben, nicht lesen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat weder Juden noch Christen getroffen. Aufpassen. Weil manche Leute kommen und sagen, ja, der Prophet, der war ein Händler und ein Händler hat bestimmt viele Christen und viele Juden getroffen. Das stimmt nicht. Auch wenn er sie getroffen hätte. Ich meine, wie könnte man einen Koran bringen durch ein Treffen oder zwei Treffen mit Juden und Christen? Immer, man sollte ein bisschen logisch sein und man sollte nicht so diese billigen Methoden nehmen. Auf jeden Fall, der Prophet Muhammad sallam war 40 Jahre alt und hier war er immer in einer Berghöhle, Hira heißt das, die Berghöhle von Hira. Der Prophet war in einer Nacht und dann kam zu ihm Jibril alayhi salam, der hat ihn genommen, der hat ihm gesagt, lies vor. Der Prophet sagte, ich kann nicht lesen, was soll ich lesen, ich kann nicht. Er sagt, lies vor, dann lies im Namen deines Herrn und so. Und er hat ihm gesagt, du bist Prophet Gottes. Und dann wurde der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam später, nach ein paar Monaten, sozusagen, beauftragt, dass er anfängt, die Leute zum Islam aufzurufen. Das waren die ersten Jahre in Mekka, die ersten drei Jahre in Mekka. Da waren sie sozusagen Aufbauphase. Und der Prophet hat die Leute, die in der Familie waren oder die Nächsten zu ihm, seinen Freundenkreis und so zum Islam aufgerufen. Und so hat Abu Bakr den Islam angenommen, Ali ibn Abi Talib hat den Islam angenommen, Khadija, radhiyallahu alaihim jami'an, hat den Islam angenommen, Ammar ibn Yasir, Bilal und so, Uthman ibn Affan, wenige Leute haben den Islam angenommen. Nach diesen drei Jahren hat Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten befohlen, dass er das bekannt macht. Das war alles sozusagen in kleinen Kreisen am Anfang. Er hat ihm befohlen, dass er das macht. Der Prophet Muhammad sallam bestieg einen Hügel, das heißt As-Safa, und er hat die Leute gerufen, kommt zu mir, kommt zu mir. Dann kamen sie und haben gesagt, was willst du von uns? Er hat gesagt, wenn ich euch sage, es gibt hinter diesem Berg eine Armee und diese Armee wird euch am Tag oder in der Nacht angreifen, vernichten. Werdet ihr mir glauben? Dann sagt natürlich. Du sagst immer die Wahrheit. Er sagt, ich bin der Gesandte Allahs zu euch. Allah hat mich gesandt zu euch. Und ich warne euch. Eine schmerzhafte Strafe, wenn ihr Allah nicht anbetet. Dann haben sie ihm gesagt, wir glauben dir nicht. Obwohl sie Sekunden davor gesagt haben, du sagst immer die Wahrheit. Also ist der Mensch. Möge Allah sagen. Und dann hat das angefangen in Mekka. Viele Leute haben den Islam angenommen. Reiter und die waren Leute von den besten Familien in Mekka. Und da haben sie angefangen, gegen den Islam zu wirken, die anderen. Erstmal mit Diskussionen. Das hat nicht geklappt. Weil die Leute den Islam mehr angenommen haben. Dann haben sie versucht, durch Familie, das wird durch die Macht der Familie. Das hat auch nicht geklappt. Die Leute haben weiter den Islam angenommen. Dann haben sie versucht, durch Medienorgane, durch die Medien, so bei ihnen in Mekka, schlecht über den Propheten zu lügen, Lügen zu verbreiten, sowas, das hat auch nicht benutzt. Dann haben sie angefangen, mit dem Propheten zu handeln. Sie haben ihm gesagt, okay, wir geben dir, was du willst. Das hat auch nicht geklappt. Dann haben sie angefangen, seine Gefährten zu foltern und ihn sozusagen zu stören in seinen Dauerarbeit. Das hat auch nicht geklappt. Das hat auch nicht geklappt. Dann haben sie alle Wege gesperrt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Islam aufruft. Und sie haben seine Gefährten getötet und die anderen wurden gefoltert und die anderen wurden festgenommen. Deshalb haben eine große Gruppe von ihnen Mekka verlassen und die wanderten nach Abyssinien aus. Der Prophet sallam, hat keine andere Möglichkeit gehabt, außer dass er mit den Leuten spricht. Er hat immer gewartet, bis die Leute zu Hajj kommen, dass wir zu Pilgern kommen, da er mit ihnen spricht. Auch dieser Weg war gesperrt. Dann hat der Prophet nach ungefähr 10 Jahren Islam versucht, in At-Taf, woanders, zu anfangen, in der Nähe von Mekka. Die Leute von At-Taf, die haben ihn mit Steinen beworfen und sie wollten von ihm nicht annehmen. Da kam er zurück und er war traurig. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm eine Wunder gegeben und das war die Nachtreise und die Himmelreise. 3 Jahre später, das wird im Jahre 13 nach Islam, haben die Mekkaner und einige arabische Stämme um Mekka sich sozusagen, die haben sich beschlossen, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu töten. Allah hat ihm das offenbart und subhanallah, 1 Jahr davor kamen die Leute aus Medina. Sie haben den Islam angenommen. Schaut mal, subhanallah, die Sache ist faszinierend. Die Leute von Medina kamen nach Mekka, damit sie Waffen kaufen und damit sie Leute finden, dass sie unterstützen gegen ihre Brüder. Der Prophet hat sie gesehen, er hat gesagt, was wollt ihr? Da haben gesagt, wir wollen das. Der hat gesagt, kommt, ich bringe euch oder ich erzähle euch etwas Besseres als Kämpfen und als Waffen. Der hat ihnen vom Islam erzählt. Dann haben sie den Islam angenommen und die kamen 1 Jahr später und die waren dann 83 geworden, auf einmal. Und die haben den Propheten eingeladen, dass er auswandert. Im Jahre 13 ist der Prophet Muhammad sallam nach Medina ausgewandert, weil die Leute ihn töten wollten. Er war in Medina und dort hat er eine Moschee gebaut, hat einen Vertrag mit Juden abgeschlossen, der hat einen Bazar für die Muslime gegründet und dann kamen die Suren des Korans, die mit sozusagen mit den Regeln, mit den Urteilen der Religion, mit der Beziehungs sage ich jetzt, Bestimmungen zwischen Menschen zu Menschen und zwischen Menschen zu Staat und so weiter. Die Leute von Mekka, natürlich, das hat ihnen nicht gefallen, dass die Muslime so sind, dann haben sie versucht, durch die Heuchler, die in Medina waren, und durch die Leute, die um Medina waren, und die Leute von Mekka, die haben versucht, auch weiter den Islam zu vernichten und dem Propheten Schaden zuzufügen. Der Prophet hat keine andere Möglichkeit, außer dass er sich wehrt. Und hier hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm erlaubt, dass er sich wehrt, auch kämpferisch. 15 Jahre lang hat er niemals gekämpft. Aber später, das war eine Notwendigkeit geworden dann. Und das war sein gutes Recht natürlich. Keiner darf das sozusagen widersprechen, dass man sich verteidigt. Auf jeden Fall, später, ein paar Jahre später, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit den Leuten aus Mekka und mit den arabischen Stämmen einen Friedensvertrag abgeschlossen für 10 Jahre, aber die Leute von Mekka, die könnten 2 Jahre nicht aushalten, indem sie einen arabischen Stamm geholfen haben gegen Vertragspartner von den Propheten. Und so haben sie den Vertrag abgebrochen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann im Jahre 8 Mekka befreit, 8 nach der Auswanderung. Das wird, die waren dann, wie viele Jahre Islam? 21 Jahre Islam. Oder, ja, 23, wie viel dann? Nee, weniger. Ja, 23 waren das insgesamt, im Jahre 8 und 11, ja, genau. So 20, 21 Jahre. Dann barakallahu fikum, weil der Prophet im Jahre 12, 13 auswanderte. Dann hat der Prophet angefangen, nach Befreiung von Mekka, die Araber, die um Mekka waren, zum Islam aufgerufen, aber die Araber, arabischen Stämmen, die haben sich alle versammelt und sie wollten gegen den Propheten kämpfen und sie haben eine große Armee geholt. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam konnte sie besiegen und dann ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiter in Medina geblieben, er pilgerte sallallahu alaihi wasallam und im Jahre 11 ist er gestorben, sallallahu alaihi. Nachdem er gestorben war, natürlich die Muslime sollten nicht so bleiben. Sie brauchen einen Kopf, sie brauchen einen Führer. Weil Muslime, die waren zu viel geworden. Und sie brauchen jemanden. Und hier hat man Abu Bakr zu Khalil bestimmt. Übrigens, bevor der Prophet Muhammad starb, er hat den Leuten gesagt, sagt Abu Bakr, der muss Imam machen für die Muslime. Der muss Imam machen für die Muslime. Hafsa und Aisha haben gesagt, Abu Bakr ist sozusagen eine weiche Person. Sein Herz ist so weich. Wenn er Koran liest, dann weint er die ganze Zeit. Lasst Umar das machen. Der Prophet sagte, nein, Abu Bakr. Eine Frau kam zum Propheten. Die hat ihm gesagt, o Prophet, wenn ich eine Frage in der Religion habe und ich komme zu dir, aber ich finde dich nicht, wen soll ich fragen? Der hat gesagt, frag mal Abu Bakr. Nach mir Abu Bakr fragen. Wer sollte das Gebet führen? Auch Abu Bakr. Der Prophet sagte, alle Türen, die zur Moschee sind, müssen zugeschlossen werden, außer die Tür von Abu Bakr. Subhanakallahu fikum, war die Sache klar, dass Abu Bakr der Khalif wird und die Muslime haben sich gesammelt, nachdem der Prophet starb, und sie haben Abu Bakr zum Khalifen bestimmt. Und kein einziger Muslim war dagegen. Diese Lügen, dass das Ali dagegen war und dass die Leute von der Familie vom Propheten dagegen waren, das sind Lügen. Glaubst du das nicht? Deshalb aufpassen, Barakallahu fikum, in diesem Zusammenhang. Und so wurde Abu Bakr zum ersten gerechten Khalifen geworden, nach unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr, wie ich schon gesagt habe, war Khalif ungefähr 2 bis 2,5 Jahre. Und inshallah, das nächste Mal versuchen wir, über seine Geschichte ausführlich zu sprechen. Und wenn wir Zeit haben, auch dann reden wir über die Eigenschaften, sein Name, wo er geboren ist, über seine Eigenschaften, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Abu Bakr gesagt hat. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Ich denke, diese Überbrückung ist wichtig, damit wir wieder ins Thema ein bisschen kommen können. Und das ist, was wir machen. Barakallahu fikum bi'idhni ta'ala in der nächsten Zeit. Übrigens, es gibt noch eine Sache. Wir fangen bei uns hier mit dem Arabisch-Kurs an. Inshallah, nicht kommende, übernächste Woche, wenn die Zeit umgestellt wird, haben wir gesagt. Ja, das wird nicht kommenden Freitag, nächsten. In zwei Wochen. Wenn die Zeit umgestellt wird, liebe Brüder und Schwestern, dann wird der Unterricht nach Isha-Gebet bei uns sein. إذا تغير الوقت بارك الله فيكم الدرس سيصبح بعد صلاة العشاء انتبهوا هذه واحدة. Zweitens, inshallah, in 2 Wochen fangen wir ein Arabischkurs an für unsere Brüder hier in der Moschee. Dieser Arabischkurs hat zwei Hauptaufgaben. Erstens, dass man Arabisch lernen kann und am wichtigsten Koran lesen kann, und von der anderen Seite auch, dann lernen wir auch zum Beispiel, wie man sich verständigen kann. Das bedeutet, wie heißt du, was tust du, woher kommst du, wo warst du, wohin gehst du, diese Sachen alle lernen wir. Ja, natürlich, das ist langsam, ist gut, und wenn man übt, dann ist das, Barakallahu fikum, dann ist das leichter. Und ihr kennt mich, ich kann, wenn man auch sagt, ich bin ein bisschen harter Lehrer, aber, naja, so ist das. Das war immer so. Ich meine, es gab immer weiche Lehrer und harte Lehrer. Lieber harte Lehrer als weiche Lehrer. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Das ist für die nächste Zeit. Und nicht vergessen, die Brüder und Schwestern, wir haben am 23. bis 25. unser großes Seminar. Und bi'izni ta'ala werden wir uns zum Seminar auch treffen. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu